Zehntes Kapitel: Mehrfache Buchführung als Fälschungstaktik. Was unter doppelter oder mehrfacher Buchführung im Bereiche der universalen Fälschungsaktion zu verstehen sei, wurde bereits einige Male angedeutet, nämlich die Anfertigung gefälschter Quellen, zum Beispiel Chroniken, in mehreren voneinander abweichenden Überlieferungen, das sind Fassungen, Bearbeitungen, Redaktionen. Das Problem, an das wir nunmehr herantreten, ist das der sogenannten Handschriftenüberlieferung. Werfen wir einmal den Blick auf irgendeine mittelalterliche Chronik, beispielsweise auf Einhards Leben Karls des Großen, und suchen wir uns zu informieren, wie es um den Bestand der erhaltenen Handschriften, der Kodizes dieses Werkes bestellt ist. Von Holder Egger erfahren wir darüber ein Faktum, das wir höchst befriedigt zur Kenntnis nehmen, denn wir haben es nicht anders erwartet. Also, die Originalhandschrift aus dem 9. Jahrhundert ist selbstverständlich verloren gegangen. Dagegen ist merkwürdigerweise aus dem 9. Jahrhundert, und zwar sicher noch vor der oder um die Mitte des 9. Jahrhunderts, die sogenannte Wiener Handschrift 510 erhalten, ferner aus dem 9. bis 10. Jahrhundert eine Handschrift aus Montpellier, ferner die weitere Wiener Handschrift der Hofbibliothek 473 aus dem Ausgang des 9. Jahrhunderts. Die anderen erhaltenen Handschriften gehören der späteren Zeit bis zum 15. Jahrhundert an. Somit sind aus dem 9. Jahrhundert mehrere Kodizes erhalten, nur nicht die Originalhandschrift. Immer wieder bekundet doch der Zufall seine Vorliebe fürs Originale. Alle erhaltenen Handschriften teilt nun Holder Egger in drei Klassen, A, B und C, ein. Was folgt daraus? Dass von der verlorenen Abschrift zuerst einmal 5 Abschriften gemacht sein müssten und dass dann die Handschriftenklasse A von der ersten Abschrift abstammen, die Klasse B von der zweiten Abschrift und Klasse C von der dritten Abschrift herrühren müssten. Höchst befriedigt vernehmen wir nun noch, dass auch diese drei Urabschriften verloren gegangen sind. Wie ist nun das Verhältnis hier der drei Klassen A, B, C untereinander? Es ist hier, wie es allüberall bei den mittelalterlichen Chroniken der Fall ist, die Klassen weichen inhaltlich mehr oder weniger voneinander ab. Es darf als Regel ausgesprochen werden, dass die erhaltenen Handschriften einer jeden mittelalterlichen Chronik sich in vielen Angaben widersprechen. Zahl, Masse und Schwere der Widersprüche sind natürlich bei den einzelnen Chroniken sehr verschieden, aber niemals fehlen sie ganz. Von solcher mittelalterlichen Quelle erfahren wir zum Beispiel Folgendes. Erhalten sind in diesem Falle die Fassungen P, R und E, die natürlich auch wieder alle drei auf eine verlorene Urquelle zurückgehen. P und R haben nun den vollständigen Text, während E schon manches ausgelassen hat. Aber auch in P vermissen wir einiges, was R und E überliefern. Beide, R und E, zeigen die gleichen Fehler, die sich durch P berichtigen lassen. Wir sind neugierig, wie die Fachleute diese merkwürdige Tatsache, dass sich die mittelalterlichen erzählenden Quellen in ihren erhaltenen Handschriften oft so gewaltig widersprechen, uns erklären. Mit ihrer bekannten Methode: Dummheit als zuverlässigste Erklärung. Entweder nämlich war nach Ansicht der Fachleute bereits der Verfasser ein Trottel, dass er eben von vornherein verschiedene, sich widersprechende Fassungen seines Werkes in die Welt setzte, oder aber die bösen Abschreiber schmierten blödsinniges Zeug zusammen. Nun können nachlässige Abschreiber sicher allerlei Fehler machen. Aber es ergibt sich immer wieder, und wir werden noch im Heft 3 davon interessante Beispiele vorführen, dass gerade diese angeblichen Abschreiberirrtümer so beschaffen sind, dass man sie mit der Annahme eben eines Schreiberversehens nicht erklären kann. Oder der Schreiber müsste mal wieder ein Halbidiot gewesen sein, den wir schon so gut und so oft kennenzulernen das Vergnügen hatten. Glücklicherweise sind wir in der Lage, ein absolut sicheres Kriterium dafür zu besitzen, ob eine mittelalterliche Chronik auf natürlichem oder künstlichem Wege zur Welt gekommen ist. Das heißt, ob sie unangetastet und echt oder ob sie aus der großen Fälschungszentrale hervorgegangen ist. Die Tatsache der Verluststatistik nämlich, die besagt, ob von der fraglichen Chronik Groß X oder Klein X, also die Urschrift und die sogenannte gemeinsame Vorlage, verloren gegangen sind. Ist von irgendeiner mittelalterlichen erzählenden Quelle die Urschrift und eine oder mehrere gemeinsame Vorlagen durch den Zufall verloren gegangen, so sind die erhaltenen Handschriften gefälscht bzw. verfälscht, jedenfalls nicht unversehrt durch die Zentrale der Fälschergenossenschaft hindurchgegangen. Aus diesem Gesichtspunkte ergibt sich für die Erklärung der Widersprüche der Handschriften einer und derselben Chronik aus der Natur des Fälschungscharakters Folgendes. Sehr oft stellt die zweite oder dritte Fassung eine im Verlaufe der Aktion geschmiedete, verbesserte Auflage eines, wie sich den Fälschern ergeben hatte, verunglückten Machwerkes dar, das aus dem Grunde nicht einfach mehr ganz zurückgezogen werden konnte, weil es bereits allzu fest in der übrigen Fälschungsmasse verankert war. Das gewöhnliche Verfahren bei der Herstellung der gefälschten Chroniken bestand aber darin, von vornherein zwei oder mehrere Bearbeitungen anzufertigen, um gewisse Ereignisse und Namen chronologisch in der Schwebe belassen zu können, weil sich eindeutige Festsetzungen eben als unmöglich herausstellten, genauso unmöglich, wie es in der urkundlichen Überlieferung der Fall war. Die verschiedenen Handschriften oder Handschriftenklassen eines geschmiedeten Werkes sollten sich gegenseitig also nicht nur ergänzen, also berichtigen, sondern sie sollten sich bewusst in gewissen Angaben widersprechen. Wir können nun sogar a priori bestimmen, wann mittelalterliche Chroniken sich ganz besonders oft und krass widersprechen müssen, das heißt, in welchen Abschnitten die verschiedenen Handschriften einer Quelle besonders häufig Widersprüche aufweisen müssen. Immer dann nämlich, wenn der angebliche Verfasser Ereignisse seiner Zeit oder Dinge berichtet, deren Augenzeuge er gewesen sein will. Tritt dieser Moment ein, so nimmt der vorsichtige Verfasser regelmäßig seine rettende Zuflucht zur doppelten Buchführung seiner miterlebten Begebenheiten, wobei natürlich unter dem angeblichen Autor die spätmittelalterliche Fälscherzunft zu verstehen ist. Diese Taktik der mehrfachen Buchführung sei nun noch an zwei Beispielen erläutert.